Tibor, warum kommst du so früh nach Hause? Ist etwas geschehen? Die Bank ist immer noch geöffnet. Im Gegensatz zu den meisten anderen Geschäften. Aber von einem Kundenantrag kann man nicht sprechen. Und deshalb bist du nach Hause gekommen? Was hat der Arzt gesagt? Er ist doch da gewesen. Ja. Und? Es geht mir besser, wenn man bedenkt, was für eine schwere Operation es gewesen ist. Gott sei Dank. Und wann, meint er, wirst du reisen können? In ungefähr 10 Tagen. Tibor, ja, was ist denn los? Maria, die Lage hier in Budapest wird immer schlimmer. Die Studenten sind auf den Straßen. Es ist geschossen worden. Ja, aber du bist doch nicht wie sonst, Tibor. Es tut mir leid, aber ich mache mir Sorgen. Die Hälfte der Regierung hat schon den Kopf verloren und du weißt, was das bedeutet. Die extreme Linke wird die Russen zurückrufen. Ihre Tanks werden an jeder Straßenecke stehen und ihre Sicherheitspolizei auf unserer Türschwelle. Auf unserer? Heute? Im Jahre 1956? Maria, als internationaler Bankier bin ich verdächtig. Der Hauptsitz unserer Firma befindet sich noch dazu in London. Du meinst... Wir haben doch oft genug darüber gesprochen, Maria. Sind wir uns denn nicht im Klaren darüber, dass es für uns früher oder später keinen anderen Ausweg mehr geben wird, als nach England zu emigrieren? Nicht einmal so sehr unseretwegen als wegen Anna. Anna? Ja, ja, ja, ja. Wenn die Russen erst einmal hier sind, werden sie nicht so schnell wieder abziehen. Du meinst, wir sollten sofort reisen? Ja, aber wir können nicht. Ich kann nicht, das stimmt. Ja, aber du kannst doch Anna mitnehmen und ich komme später nach. Du glaubst doch nicht, dass ich dich zurücklassen werde. Es bleibt dir keine Wahl, Tibor. Du kannst doch nicht ein 9-jähriges Mädchen allein quer durch Europa nach England schicken. Übrigens, wenn du hier bleibst und es passiert dir etwas, was wird denn dann aus Anna und aus mir, wenn wir schon davon sprechen? Ich darf gar nicht daran denken. Ich fürchte, du musst, Tibor. Schließlich ist es mein Fehler, dass ich nicht reisefähig bin. Wer spricht denn hier von Fehlern? Du musst sofort alle nötigen Vorbereitungen treffen, damit du morgen mit Anna wegfahren kannst, heute Nacht, wenn möglich. Die Bank wird dir doch sicher helfen. Einige Kollegen, denen ich trauen kann, wissen, was ich vorhabe. Und der Chef des Hauptsitzes in London ist ein alter Freund von dir. Ja. Übrigens arbeitet sein Bruder hier auf der britischen Botschaft. Rupert Carlton Gale. Du hast ihn letztes Jahr an der Weihnachtsparty kennengelernt. Ach ja, ich erinnere mich. Ein charmanter Mann mit einem riesigen Schnurrbart. Er hat die ganze Gesellschaft zum Lachen gebracht. Ich werde versuchen, ihn noch heute Nachmittag zu sprechen. Wenn er uns hilft... Das tut er bestimmt. Und während du weg bist, werde ich mit Anna sprechen und dafür sorgen, dass sie bereit ist, wenn du zurückkommst. Wenn Carlton Gale sich deiner annimmt, könnte es gehen. Ich bringe Anna nach London, komme in 10 Tagen zurück und wir treffen uns an der Grenze. Vielleicht kann dich Carlton Gale bis dorthin begleiten. Mr. Hunyadi? Tibor Hunyadi? Ja. Mein Name ist Hilda Ferwese. Ich bin die Sekretärin von Mr. Carlton Gale. Wo ist Carlton Gale? Und wo ist meine Frau? Mr. Carlton Gale bedauert, dass er nicht selbst kommen konnte. Aber Sie werden verstehen, dass es in den letzten Tagen in Budapest ziemlich stürmisch zugegangen ist. Die ganze Stadt ist in den Aufstand verwickelt und... Wo ist meine Frau? Haben Sie sie mitgebracht? Leider nicht. Sie konnte nicht kommen. Ist sie denn immer noch nicht reisefähig? Hat sie einen Rückfall gehabt? Ich hoffe nicht. Ich weiß es nicht. Was heißt das? Was ist mit meiner Frau? Ich werde versuchen, es Ihnen zu erklären. Ich bitte darum. Als es sich herausstellte, dass Mr. Carlton Gale unmöglich selbst zur Grenzstation fahren konnte, beauftragte er mich, Mrs. Hunyadi abzuholen und hierher zu bringen. Heute früh war ich zur verabredeten Zeit in ihrer Wohnung, aber sie war nicht dort. Nicht dort? Nein, nur ein älteres Dienstmädchen. Ja, Katharina. Ja, ich glaube, so hieß sie. Sie sagte mir, dass Mrs. Hunya, die schon am Abend vorher reisefertig gewesen sei. Ungefähr um 10 Uhr sei aber ein Herr gekommen und ihre Frau sei mit ihm weggegangen. Wenn ich Katharina richtig verstanden habe, war der Herr ein alter Freund von Ihnen. Ein gewisser Morris Sepsch. Sepsch? Ja, das stimmt. Aber Sie meinen, dass meine Frau mit Morris Sepsch zur Grenze fahren wollte? Offenbar war Sepsch nicht allein. Katharina schien verängstigt und ihre Schilderungen waren alles andere als klar. Aber so viel glaube ich doch verstanden zu haben, dass es sich bei Sepschs Begleitern um Polizisten gehandelt hat, die Russisch sprachen. Um Gottes Willen. Mr. Carlton Gale hat alles Menschenmögliche getan. Während der Straßenkämpfe und ohne Regierung war es schwierig, überhaupt Informationen zu erhalten. Ja, und? Es gelang Mr. Carlton Gale schließlich, Kontakt mit dem russischen Hauptquartier aufzunehmen. Es tut mir schrecklich leid, Mr. Hunyadi. Aber es scheint, dass der Name Ihrer Frau auf einer Liste antirussischer Sympathisanten stand. Sie ist verhaftet und nach Russland geschickt worden. Aber wieso denn? Das ist doch alles. Das ist doch alles. Mr. Carlton Gale hat mich beauftragt, Ihnen zu sagen, streng vertraulich natürlich, dass seiner Meinung nach Ihre Frau von Mr. Sepsch denunziert worden ist. Mr. Sepsch ist übrigens für einen Posten in der neuen kommunistischen Regierung vorgesehen. Maurice, das hat Maurice getan. Fahren Sie zurück nach Budapest, Miss Fairweather. Natürlich. Ich komme mit. Ich werde die Wahrheit aus Sepsch herausbekommen, und wenn ich ihn erwürgen muss. Es tut mir leid, aber Sie können nicht mitkommen. Wieso nicht? Ich habe einen Diplomatenpass. Aber für gewöhnliche Reisende ist die Grenze gesperrt. Guten Morgen, Mr. Gale. Guten Morgen, Miss Dean. Ist Mr. Hunter schon da? Seit 8:30, wie gewöhnlich. Selbstverständlich, er ist pünktlicher als ich, wollen Sie sagen. Hat er irgendetwas geäußert, dass er mich sprechen möchte? Nicht, dass ich wüsste. Er ist in einer Verwaltungsratssitzung zusammen mit Ihrem Vater und den anderen Direktoren. Ach so, natürlich, wie jeden ersten Dienstag im Monat. Das habe ich vollkommen vergessen. Wie gewöhnlich, Mr. Gale. Nein, nicht wie gewöhnlich, Miss Dean. Heute ist ein besonderer Dienstag. So, ich wüsste nicht. Das können Sie auch nicht, aber ich werde es Ihnen sagen. Ich habe mich heute früh um 2:30 Uhr präzis verlobt. In einem Taxi. Ich gratuliere Ihnen, Mr. Gale. Und zwar mit Anna Hunter. Oh. Ich hoffe also, dass Sie sich an diesen Dienstag erinnern, Miss Dean. Miss Hunter, das ist natürlich etwas anderes. Was heißt etwas anderes, Miss Dean? Es ist fantastisch. Unwahrscheinlich, gigantisch. Zur Feier des Tages werde ich mit einem alten Freund luxuriös zu Mittag essen. Falls Mr. Hunter nach der Verwaltungsratssitzung nach mir fragen sollte, sagen Sie ihm bitte, dass ich am späten Nachmittag zurück bin. Wie Sie wünschen, Mr. Gale. So, nun weißt du es, Bill. Übrigens bist du als Brautführer vorgesehen. Ja, womit du vermutlich sagen willst, dass ich dich zu einem Drink einlade. Ja, genau. Zu einem Doppelten, wenn es dir nichts ausmacht. Zwei doppelte Cognac, bitte. Sofort, Sir. Ich hoffe, mich deines Vertrauens würdig zu erweisen, falls ich nicht im Ausland bin. Im Ausland? Ja. Ich werde von meiner Redaktion vermutlich in nächster Zeit nach Paris geschickt. Um Spezialartikel und Fernsehinterviews und so. Journalist müsste man sein. Du hast dich zu beklagen. Eine Hochzeitsreise ist schließlich auch nicht von der Hand zu weisen. Einverstanden. Sag mal, du hast mir noch gar nichts von deiner Braut erzählt. Anna? Nun, sie ist 20 und die Tochter von Tibor Hunter, einem Geschäftspartner meines Vaters. Hunter hat Anna mitgebracht, als er 1956 während des Aufstandes in Budapest geflohen ist. Er war Direktor unserer Bankfiliale dort und hieß Hunyadi. Vor 2 Jahren machte ihn mein Vater zu seinem Partner. Er ist ein hervorragender Bankfachmann, aber... Was aber? Mag er dich nicht? Ich, als Schwiegersohn meine ich. Ich weiß es nicht. Anna wollte ihm heute beim Frühstück die Neuigkeit beibringen. Aber bis jetzt habe ich noch keinen Ton von ihm gehört. Beim Frühstück. Verliebte haben wirklich die seltsamsten Vorstellungen über Zeit und Ort. Aber abgesehen davon, warum sollte er dich nicht mögen? Versteht er sich etwa nicht mit deinem Vater? Im Gegenteil, er ist einer von Vaters ältesten Freunden. Also was willst du dann noch? Er ist ein merkwürdiger Kauz, Bill. Das klingt komisch, aber irgendwie flößt er einem Angst ein. Er ist groß und mager, mit schlohweißem Haar, obwohl er kaum älter als 60 sein kann. Außerdem trägt er ein Monokel. Er ist wortkarg und ich glaube nicht, dass ich ihn auch nur ein einziges Mal habe lachen sehen. Er ist im Geschäft immer äußerst korrekt zu mir gewesen. Aber ich habe keine Ahnung, was er wirklich über mich denkt. Vielleicht ist er nur ein wenig menschenscheu. Verständlich als Emigrant. Er hat seine Frau, Annas Mutter, während des Aufstandes verloren. Wurde sie getötet? Wahrscheinlich. Anna sagt, dass sie ganz einfach verschwunden ist. Kein Wunder also, dass er nicht gerade strahlt vor Glück. Mein lieber Roger, ich freue mich außerordentlich. Anna ist mein Ein und Alles, wie du weißt. Aber ich war mir natürlich darüber klar, dass ich sie eines Tages verlieren würde. Deshalb bin ich glücklich, dass gerade du es bist, der sie heiraten wird. Das ist sehr freundlich von Ihnen, Sir. Du weißt vielleicht nicht, wie viel ich deinem Vater wirklich verdanke. Er hat mir ein neues Leben ermöglicht. Manchmal glaube ich sogar, dass er mir meinen Verstand gerettet hat. Aber ich wollte eigentlich mit dir über Anna sprechen. Ich liebe sie, Sir. Ich verspreche Ihnen, dass ich Anna glücklich machen werde. Davon bin ich überzeugt. Sie braucht mehr Liebe, als ich ihr je habe geben können, Roger. Sie hat es nicht leicht gehabt, in einem fremden Land aufzuwachsen, ein einziges Kind ohne Mutter. Ich weiß. Anna hat mir alles erzählt. Das ist gut. Dann brauche ich ja nicht darüber zu sprechen. Ich wollte überhaupt, ich könnte alles vergessen. Nun also, ich nehme an, du möchtest, dass die Hochzeit bald stattfindet. Würden Sie das nicht auch an meiner Stelle, Sir? Ja, natürlich. Das sagen wir in ungefähr 2 Monaten. Ausgezeichnet. Was wünschest du dir denn als Hochzeitsgeschenk von mir? Daran habe ich gar nicht gedacht, Sir. Wie wäre es mit einer Hochzeitsreise nach Venedig? Großartig. Bist du schon einmal in Venedig gewesen? Nein, nie. Da wird es ja langsam Zeit. Der Direktor eines der großen Hotels ist ein alter Freund von mir. Bei ihm werdet ihr bestimmt gut aufgehoben sein. Das ist sehr großzügig von Ihnen, Sir. Es ist mir ein Vergnügen, Roger. Ich kenne Venedig gut. Ich war selbst auf meiner Hochzeitsreise dort, weißt du. Übrigens, wenn ihr schon dort seid, möchte ich dich um eine kleine Gefälligkeit bitten. Selbstverständlich, Sir. Auf der Nordseite der Piazza San Marco führt eine kleine Brücke über einen der unzähligen Kanäle. Ich habe zu Hause einen Stadtplan von Venedig. Ich werde dir genau zeigen, wo ich meine. Auf der anderen Seite der Brücke ist ein kleiner Antiquitätenladen. Sein Besitzer ist ebenfalls ein alter Freund von mir, wenn er noch lebt. Er heißt Karl Bamberg. Ich werde dir den Namen aufschreiben. Nicht nötig, Sir. Ich kann dir das Geschäft empfehlen. Vielleicht findest du etwas Spezielles für Anna als Erinnerung an eure erste Reise nach Venedig. Karl Bamberg ist ein hervorragender Kenner von Antiquitäten. Wie du siehst, Darling, waren deine Befürchtungen völlig unbegründet. Dein Vater hätte nicht charmanter zu mir sein können. Ja? Oder glaubst du mir etwa nicht? Doch, doch, Roger, natürlich. Jedenfalls scheinst du mir nicht so heiter, wie du unter diesen Umständen sein solltest. Gefällt dir die Idee mit Venedig etwa nicht? Ich habe mir immer gewünscht, Venedig einmal zu sehen. Na also. Aber Vater wollte nie mit mir hinfahren. Jedes Mal, wenn ich Venedig erwähnte, brach er das Gespräch ab. Das musst du verstehen, Anna. Er wollte nicht daran erinnert werden, weil er mit deiner Mutter auf der Hochzeitsreise dort gewesen ist. Ja, wahrscheinlich hast du recht, Roger. Er hat mir überhaupt nie etwas von ihr erzählt, weißt du? Außer wenn er mich an ihren Geburtstag erinnerte, wie wenn ich ihn nicht selbst hätte behalten können. Dabei bin ich überzeugt, dass er sie sehr geliebt hat. Vielleicht sogar zu sehr, um über sie sprechen zu können. Er war immer rührend besorgt um mich. Und ich habe nie einen liebenswürdigeren Menschen gekannt. Was nicht unbedingt seinem Ruf im Bankreisen entspricht. Aber ich habe mich eigentlich immer ein bisschen vor ihm gefürchtet. Gefürchtet? Du? Nicht eigentlich vor ihm. Mehr vor etwas, das er mit sich herumträgt. Einem schrecklichen Geheimnis. Darling, ist das wirklich der Moment, solch düsteren Gedanken nachzuhängen? Wir müssen an die Vorbereitung für die Hochzeit denken. Bill Summers hat übrigens als Brautführer zugesagt. Er wird dir gefallen. Warum hast du ihn mir eigentlich nicht schon lange einmal vorgestellt, Roger? Ach, er ist fast dauernd unterwegs. Du weißt ja, wie Journalisten sind. Ich habe ihn nur einmal an der Television gesehen, wie er irgend so ein großes Tier interviewt hat. Er wirkt tatsächlich sehr charmant. Außerdem hat er perfekte Manieren. Sensationell bei dem Beruf. Ich hoffe nur, er entschwindet uns nicht nach Paris, bevor er uns durch den ganzen Zirkus hindurchgeschleust hat. So spricht man nicht vom glücklichsten Tag des Lebens. Entschuldigung, Anna. Etwas ganz anderes. Kennst du einen Mann namens Bamberg? Bamberg? Karl Bamberg, ein alter Freund deines Vaters. Er hat offenbar einen Antiquitätenladen in Venedig. Irgendwie kommt mir der Name bekannt vor. Aber ich weiß nicht, woher. Glücklich, Darling? Siehst du das denn nicht? Doch. Also dann frag nicht so dumm. Du solltest deinen frisch angetrauten Ehemann mit etwas mehr Respekt behandeln, Anna. Das könnte dir so passen. Wollen wir zurück nach San Marco und einen Aperitif genehmigen? Nein, bleiben wir doch hier. Ich mag diese kleinen verwinkelten Gässchen und schmutzigen Piazzas viel lieber als die ganze Postkartenpracht inklusive Dogenpalast und Campanile. Einverstanden. Außerdem kostet der Campari hier wahrscheinlich ungefähr ein Drittel von dem, was wir... Roger! Ja, erschreck mich doch nicht so. Was ist denn? Der Mann dort. Vor dem Denkmal. Der Kleine. Mit dem grässlichen Hut und dem Reiseführer in der Hand. Ich habe ihn schon einmal gesehen. Hier in Venedig? Nein. In London, glaube ich. Man sieht ja ziemlich viele Leute in London, habe ich mir sagen lassen. Nein, im Ernst. Was ist denn plötzlich los, Anna? Du siehst ja ganz erschreckt aus. Es klingt kindisch, aber ich bin sicher, dieser Mann hat Vater in London beschattet. Beschattet? Deinen Vater? Ja. Schau, Roger, du weißt, ich habe ein miserables Gedächtnis für Gesichter, von Namen ganz zu schweigen. Aber ich erinnere mich an kleine, ganz spezielle Eigenheiten gewisser Leute. Nun beobachte einmal den Mann dort beim Denkmal. Jedes Mal, wenn er einen Schritt macht, zieht er seine Schultern so komisch hoch. Da, jetzt! Nun ja, und? Schon längere Zeit hatte ich in London das unangenehme Gefühl, dass Vater ständig beobachtet wurde. Und ich könnte schwören, dass es dieser Mann war. Weil er die Schultern so komisch hochzieht. Roger, wenn du mich nicht ernst nimmst... Hast du je mit deinem Vater darüber gesprochen? Nein. Ich wollte ihn nicht beunruhigen. Vielleicht wegen nichts. Außerdem ist nie irgendetwas passiert. Der Mann war einfach da. Und jetzt ist er einfach hier. Deswegen habe ich ja Angst. Wieso? Vielleicht beobachtet er uns. Anna, wir sind doch nicht im Kino. Aber bitte, wir können das ja leicht feststellen. Wie? Wir haben uns noch gar nicht nach dem Antiquitätenladen umgesehen, den mir dein Vater empfohlen hat. Das werden wir jetzt tun. Und falls dein Freund mit den hochgezogenen Schultern ebenfalls dort auftauchen sollte, rufen wir James Bond um Hilfe. Du bist unmöglich, Roger. Übrigens, da brauchst du gar nicht lange zu suchen. Was soll denn das jetzt wieder heißen? Dreh dich einmal um. Mach doch nicht immer alles so spannend, Anna. Tatsächlich, Karl Bamberg, Antiquitäten. Und ich wollte schon mühsam den Stadtplan konsultieren. Dabei standen wir die ganze Zeit 2 Meter davon entfernt. Was für eine wundervolle Altstoffsammlung. Es ist nicht alles Altstoff, Darling. Bitte, du bist die Expertin. Aber einige von diesen alten Gläsern sind wirklich sehr hübsch. Und diese Dolche sehen direkt furchterregend aus. Wenn man die sich so zwischen den Schulterblättern vorstellte. Apropos Schultern, was macht denn unser Glöckner von Notre Dame? Verschwunden. Na also. Oh, Roger, schau! Was ist, wieder aufgetaucht? Diese beiden Kerzenleuchter hier im Schaufenster. Kerzenleuchter? Die silbernen, mit dem Wappen am Fuß. Gefallen sie dir? Ich finde, sie sehen ziemlich plump und überladen aus. Richtig altmodisch. Aber ich kenne sie. Sie gehörten meiner Großmutter. Sie standen immer auf dem großen Buffet im Esszimmer. Das ist doch nicht möglich. Doch, ich bin ganz sicher. Als Kind war ich jeden Sonntag zum Essen dort und Großmutter war sehr stolz auf ihre Familienerbstücke. Ich frage mich nur, wie die Kerzenleuchter ausgerechnet hierher gekommen sind. Und was sie kosten. Sollen wir uns erkundigen? Ja, gern, Roger. Schließlich hat mir dein Vater speziell ans Herz gelegt, dir hier ein Andenken an Venedig zu kaufen. Möchtest du die beiden Ungetüme wirklich haben? Und wie? Also, los! Buongiorno, Signora, Signore. Buongiorno. Wir interessieren uns für die beiden Kerzenleuchter in Ihrem Schaufenster. Die Kerzenleuchter? Ja. Können Sie uns sagen, wo Sie sie herhaben? Ich bin nicht der Besitzer des Geschäftes, Signore. Ich verkaufe hier nur, ich kaufe nicht. Der Name des Besitzers ist Bamberg, nicht wahr? Er steht über der Türe, Signore. Eben. Können wir die Kerzenleuchter einmal sehen? Selbstverständlich. Hier, Signore. Wie Sie sehen, sie sind sehr alt, sehr wertvoll. Bist du immer noch sicher, dass du sie kennst, Anna? Absolut. Das Wappen allein schließt jeden Irrtum aus. Man sollte es meinen. Und du möchtest diese beiden immer noch haben? Wenn wir sie uns leisten können, Darling? Das werden wir gleich sehen. Was kosten denn die Dinge? 425.000 Lire, Signore. Roger! 425.000 Lire? Das ist doch wohl nicht Ihr Ernst. Sie sind antik und aus massivem Silber. 250 Pfund in englischem Geld, Signore. Das ist ja unverschämt. Es ist der Preis, Signore. Ich bin leider nicht befugt, Ihnen entgegenzukommen. Schade. Moment. Unsere Travelers-Checks sind im Hotel. Wir holen sie und kommen zurück. Verstehen Sie? Selbstverständlich, Signore. Roger, das ist doch Wahnsinn. Darling, wir sind schließlich auf der Hochzeitsreise. Buongiorno, Signora, Signore. Buongiorno. Also, da wären wir wieder. Ich hoffe, Sie nehmen Travelers Checks. An sich schon, Signore. Aber wofür? Für die zwei Kerzenleuchter natürlich. Was für Kerzenleuchter, Signore? Die silbernen, die Sie uns gezeigt haben. Ich verstehe Sie nicht, Signore. Vor einer halben Stunde haben meine Frau und ich zwei silberne Kerzenleuchter in Ihrem Schaufenster gesehen. Wir haben uns danach erkundigt und Sie haben sie uns gezeigt. Sie haben uns auch den Preis genannt. Einen unverschämten Preis. Aber da die Leuchter meiner Frau gefallen, werde ich ihn bezahlen. Sie sagten 250 Pfund, nicht wahr? Entschuldigen Sie, Signore, aber ich habe weder Sie noch die Signora je vorher gesehen. Das ist doch lächerlich. Ja, wahrscheinlich haben Sie sich in dem Laden geirrt, Signore. Sehen Sie selbst im Schaufenster nach. Wir haben keine silbernen Kerzenleuchter. Aber Sie selbst haben sie uns doch gezeigt. Wir haben sie doch in der Hand gehabt. Es gibt viele Antiquitätenläden in Venedig, Signore. Kennen Sie die Stadt gut? Nein, aber ich kann mich schließlich auf meine Augen verlassen. Bitte schauen Sie sich ruhig um. Aber ich versichere Ihnen, wir haben keine silbernen Kerzenleuchter. Und ich versichere Ihnen... Es stimmt, Roger. Die Leuchter sind nicht im Schaufenster. Dann müssen sie im Safe liegen oder unter dem Ladentisch. Das ist wahrscheinlich ein Trick, um den Preis noch weiter hinaufzutreiben. Ich kann nur wiederholen, dass ich nicht weiß, wovon Sie sprechen, Signore. Es tut mir außerordentlich leid. Ach, Mr. Summers. Mr. Cameron hat schon ein paar Mal nach Ihnen gefragt. Ich zweifle nicht daran, Miss Fess. Ist er wütend oder nur ungeduldig? Ich würde sagen, halb-halb. Schlecht. Sehe ich wenigstens präsentabel aus? Doch. Miss Fess, Sie sind immer so charmant zu mir. Ich möchte Sie gern küssen. Ich hätte nichts dagegen, Mr. Summers. Aber nicht hier im Büro. Sie haben recht, wie immer. Wir müssen uns etwas anderes ausdenken. Soll ich jetzt hineingehen? Früher oder später müssen Sie ja, nicht wahr? Wieder richtig. Also dann. Herein. Es tut mir leid, dass ich so spät bin, Mr. Cameron. Sie sind spät und es tut Ihnen nicht leid. Was gibt es Neues? Eine ungarische Handelsdelegation trifft morgen hier in Paris ein. Unser Hauptbüro in London möchte ein Fernsehinterview für die Tagesschau. Ich verstehe. Ein Riss im eisernen Vorhang und so, nicht wahr? Genau. Ich habe mich bereits mit der Gesandtschaft in Verbindung gesetzt. Danke. Machen die Herrschaften dort mit oder sind in letzter Minute die sattsam bekannten Schwierigkeiten zu erwarten? Ich würde vorschlagen, Sie gehen selbst hin und klären das ab, Bill. Und kümmern Sie sich bitte nicht um Miss Ways, wenn Sie weggehen. Ich brauche Sie zum Diktat. Oh, Sie haben kein Herz, Mr. Cameron. Vor allem habe ich keine Zeit, Mr. Summers. Berichten Sie mir sofort, was Sie erreicht haben. Fragen Sie nach dem Chef der Delegation, nach einem gewissen Janosch Pastor. Ich bin Janosch Pastor. Und Sie sind der junge Mann vom britischen Fernsehen, nicht wahr? Ja. Mein Name ist Bill Summers. Ich freue mich, Sie kennenzulernen, Mr. Summers. Ganz meinerseits, Mr. Pastor. Zunächst möchte ich Ihnen versichern, dass wir uns mit dem Interview selbstverständlich ganz nach Ihren übrigen Verpflichtungen richten werden. Ich danke Ihnen. Im Augenblick geht es lediglich um eine erste Kontaktnahme. Ich werde Sie nicht lange aufhalten, Mr. Pastor. Sehr gut. In unseren Interviews konzentrieren wir uns jeweils hauptsächlich auf die allgemeinen menschlichen Aspekte. Ich verstehe. Trage ich lange Unterhosen, bin ich für oder gegen Minijip? Ziehe ich Hunde oder Katzen vor? Wie viele Zigaretten rauche ich pro Tag? Diese Art Unsinn, nicht wahr? Nun ja und nein. Verstehen Sie? Nein. Zum Beispiel wäre Ihr persönlicher Eindruck von Paris sehr interessant. Kennen Sie die Stadt gut? Ich bin seit über 10 Jahren nicht mehr außerhalb der Grenzen Ungarns gewesen. Aber ich kenne Paris natürlich von früher. Also sehen Sie einen glänzenden Ausgangspunkt für das Interview. Vergleiche zwischen damals und heute. Das Essen, die Architektur, die Atmosphäre und so weiter. Einverstanden. Ich nehme an, Sie wollen auch etwas über den Zweck und die Ziele Ihrer Mission hier in Paris sagen. Selbstverständlich, das ist der Hauptpunkt. Sonst gebe ich Ihnen gar kein Interview. Schließlich hast du uns diesen Antiquitätenladen in Venedig speziell empfohlen, Vater. Richtig, Anna. Warum eigentlich? Ich hoffte, ihr würdet dort etwas Interessantes finden, was ihr auch getan habt. Bist du denn nicht überrascht über das, was wir dort erlebt haben? Nein, Anna. Es war vorauszusehen, dass so etwas passieren würde. Jedenfalls hoffte ich es. Du hofftest es? Ja. Das musst du uns erklären, Vater. Anna, bist du ganz sicher, dass die Kerzenleuchter, die du in Venedig gesehen hast, wirklich diejenigen sind, die deiner Großmutter gehört haben? Absolut sicher, Vater. Das Wappen war nicht zu verwechseln. Dann ist endlich das eingetreten, worauf ich schon so lange gewartet habe. Ich verstehe nicht. Natürlich nicht. Die Kerzenleuchter haben mir etwas gesagt, was ich schon lange wissen wollte. Du brauchst mir nicht so anzustarren, Roger. Ich bin vollkommen normal. Wenn es etwas Privates ist, worüber du nicht sprechen möchtest, Vater, dann... Bitte, Vater, was ist es? Seit wir vor mehr als 10 Jahren gezwungen waren, Ungarn zu verlassen, Anna, hatte ich praktisch keine Verbindung mehr mit meinem einzigen Vaterland. Ja, das weiß ich. Aber... Aber du weißt nicht, dass ich während all dieser Zeit hier in London von kommunistischen Agenten beschattet worden bin. Was habe ich dir gesagt, Roger? Ich wurde nicht nur beobachtet. Auch meine Telefongespräche wurden abgehört und meine Briefe geöffnet. Man hat mir die Ehre erwiesen, mich als gefährlich zu betrachten, als Verschwörer gegen das neue Regime. Woher weißt du das alles? Gewisse Verbindungen bestehen immer in internationalen Bankkreisen, sogar zu Ländern hinter dem eisernen Vorhang. Aber ich verstehe nicht. Du bist doch nicht wirklich in eine politische Verschwörung verwickelt, Vater. Nein. Also? Leute, die Revolutionen zu ihrem Vorteil überleben, haben einen ganz bestimmten Charakter. In gewissem Sinn sind sie sehr tüchtig, aber ihr Vorstellungsvermögen ist beschränkt. Außerdem betrachten sie viele Dinge als gegeben. Zum Beispiel, dass ein internationaler Bankier in jedem Fall ein Gauner und ein Verschwörer ist. Ich will gern zugeben, dass ich in der Lage gewesen wäre, nachdem ich mich dank deinem Vater Roger in England hatte niederlassen können, dem neuen Regime in Ungarn einige Kopfschmerzen zu bereiten. Deshalb wurde ich beschattet und erfolgreich von meinem Vaterland isoliert. Ich verstehe. Zumindest schien es für die dortigen Machthaber so. Aber ich hatte den Aufstand von 1956 vorausgesehen. Wenn er 14 Tage später gekommen, oder wenn deine Mutter reisefähig gewesen wäre, Anna, hätten wir alle drei zusammen nach England emigrieren können. So mussten wir sie zurücklassen. Trotzdem hatte ich wenigstens noch ein paar Vorsichtsmaßnahmen treffen können. Meine beiden besten Freunde waren Maurice Zepsch und Karl Bamberg. Bamberg? Der Besitzer des Antiquitätenladens in Venedig. Richtig. Ich konnte ja nichts Wertvolles auf meiner Flucht mitnehmen. Und so bat ich Zepsch und Bamberg, sich um meinen Besitz zu kümmern. Unter anderem übergab ich Bamberg die beiden silbernen Kerzenleuchter deiner Großmutter, Anna. Ach so, jetzt verstehe ich. Weißt du, was mit deiner Mutter geschehen ist, Anna? Ich weiß nur, dass du nicht gern darüber sprichst, Vater. Ich muss darüber sprechen. Jetzt. Maurice Zepsch hat deine Mutter an die Russen verraten und sie ihrer Geheimpolizei ausgeliefert. Das hat ihm zweifellos geholfen, nach dem Aufstand in der Partei einige Stufen höher zu klettern. Ich habe nie mehr etwas von deiner Mutter gehört. Und ich habe mir geschworen, nicht zu ruhen, bis ich weiß, was mit ihr geschehen ist und bis ich meine Rechnung mit Zepsch beglichen habe. Ist das so unverständlich? Nein, nur natürlich. Aber... Du fragst dich, was das alles mit den Kerzenleuchtern zu tun haben soll. Offen gesagt, ja. Ganz einfach. Es gelang mir, Karl Bamberg eine letzte Nachricht zukommen zu lassen, bevor ich isoliert wurde. Er war Besitzer des Antiquitätenladens in Venedig und er hatte die Kerzenleuchter. Das Auftauchen der Kerzenleuchter in seinem Schaufenster würde bedeuten, dass Zepsch Ungarn in Richtung Westen verlassen hatte. Ja, aber... Ich habe im Laufe der Jahre immer wieder Freunde und Bekannte gebeten, in Bambergs Schaufenster in Venedig nach den Kerzenleuchtern Ausschau zu halten. Ohne Erfolg. Bis heute. Dann ist es aber ein gigantischer Zufall, dass ausgerechnet Anna und ich die Kerzenleuchter entdeckten. Nicht so ganz. Ich wusste aus der Presse, dass eine ungarische Handelsdelegation in Paris erwartet wurde und konnte mir sehr gut vorstellen, dass Zepsch etwas damit zu tun haben könnte. Nun bin ich jedenfalls sicher, dass er Ungarn tatsächlich verlassen hat. So weit, so gut. Trotzdem verstehe ich nicht, warum dieser Verkäufer uns nicht wiedererkennen wollte, als wir mit dem Travelers-Checks zurückkamen. Und warum er hartnäckig leugnete, die beiden Kerzenleuchter überhaupt je im Schaufenster gehabt zu haben. Wiederum ganz einfach. Weil durch dieses zugegebenermaßen reichlich mysteriöse Theater niemand, auch weniger enge Bekannte als ihr zwei, versäumen würde, mir von dem Vorfall zu erzählen. Mit anderen Worten, eine Sicherung, dass ich die für mich so wichtige Mitteilung auch wirklich bekommen würde. Und was willst du jetzt tun, Vater? Das hängt zum Teil von Roger ab. Von mir? Ja. Ich möchte dich um deine Hilfe in dieser Sache bitten. Selbstverständlich. Aber wie? Um ganz offen zu sein, ich bin nicht mehr so gesund wie früher und längere Reisen sind für mich beschwerlich. Nun bin ich zwar fest davon überzeugt, dass ich Zepsch als Mitglied dieser Handelsdelegation wahrscheinlich unter anderem Namen in Paris aufhält, aber ich kann ihm nicht tagelang in dieser Riesenstadt nachspionieren. Was soll denn Roger tun? Er kennt Zepsch ja nicht einmal. Ich werde ihn ihm beschreiben und ihm eine alte Fotografie mitgeben. Durch die Bankorganisation hat Roger Verbindungen in Paris und kann sich völlig unauffällig erkundigen. Ich möchte, dass er herausfindet, ob Zepsch tatsächlich in Paris ist, unter welchem Namen, wo er wohnt und was er treibt. Sobald ich das weiß, komme ich nach und besorge den Rest selbst. Aber Vater, das ist doch... Ich weiß, was du sagen willst, Anna. Hass ist wie Eifersucht. Steril und sinnlos. Aber wenn ich an deine Mutter denke, erinnere dich, dass mein richtiger Name einmal Hunyadi war und dass es in Ungarn so etwas wie eine Blutrache gibt. Auge um Auge. Das ist ja mittelalterlich. Es ist menschlich. Und es ist alles, wofür ich seit meiner Emigration gelebt habe. Aber warum soll ausgerechnet Roger... Er hat dich geheiratet und deine Mutter ist von diesem Zepsch an die Russen verkauft worden. Das ist nicht fair, Vater. Roger soll selbst entscheiden, Anna. Ich gehe nach Paris. Nein, Roger. Ich muss. Ich danke dir, Roger. In diesem Fall unter einer Bedingung. Und die wäre? Ich komme mit. Es wäre mir lieber, wenn du hierbleiben würdest. Warum? Es besteht die Möglichkeit, dass Sepp dich erkennt. Nach so langer Zeit? Kaum. Sei wenigstens vorsichtig, Roger. Um was ich dich bitte, ist eine reine Auskunft und kein Kriminalfilm. Wie steht es mit der Packerei, Anna? Gleich fertig. Hast du die Anhängeradressen geschrieben? Ja, und außerdem ein Telefongespräch mit Paris bestellt. Bill Summers. Verbindungen zu einflussreichen Leuten sind seine Spezialität. Roger? Ja? Roger, ich wollte, wir gingen nicht. Ich bin auch nicht gerade von der Idee begeistert. Aber was hätte ich denn tun können? Nein sagen zum Beispiel. Einfach so? Ja. Deinem Vater? Das war reine Erpressung. Aber nein. Er will ganz einfach einen langsam etwas unbequem werdenden Komplex loswerden. Dann nimmst du also das Ganze gar nicht ernst? Nein, nicht so sehr. Und wenn ich dich trotzdem bitte, dass wir nicht nach Paris fahren? Weswegen denn, Anna? Wenn du es genau wissen willst, ich habe Angst. Aber du hast doch gar keinen Grund. Wir sehen uns ein bisschen um in Paris, weiter nichts. Ich weiß, dass uns dieser Mann in Venedig beobachtet hat. Nein, das weißt du nicht. Das bildest du dir nur ein. Du hältst es immer noch für Einbildung, nach allem, was Vater erzählt hat? Dein Vater ist ein älterer Herr und hat immerhin einiges durchgemacht, Darling. Na schön. In diesem Fall gehe ich jetzt fertig packen. Anna, ich meine doch nur... Bill, endlich. Hallo? Hallo, bist du das, Bill? Nein, das ist nicht Bill. Wer denn? Das ist unwichtig. Ich erwarte einen Anruf aus Paris, also hängen Sie bitte sofort wieder auf. Ich werde Sie nicht lange belästigen. Sie werden mich überhaupt nicht belästigen. Sie werden nicht aufhängen, wenn Sie klug sind. Ich habe eine Mitteilung für Sie. Von wem? Auch das ist unwichtig. Hören Sie, ich möchte meine Zeit nicht mit Gesellschaftsspielen vertrödeln. Das ist kein Gesellschaftsspiel, Mr. Gale. Sie planen eine Reise nach Paris, nicht wahr? Was zum Teufel geht denn das Sie an? Nur so viel. Sie werden nicht reisen, wenn Sie klug sind. Soll das ein schlechter Scherz sein? Nur wenn die Sicherheit Ihrer Frau für Sie ein schlechter Scherz ist. Wie bitte? Falls Sie nach Paris fahren, wird Ihrer Frau etwas sehr Unangenehmes zustoßen. Das ist alles.